Alia Begischewa schreibt über den Ausdruck »Reden ohne Punkt und Komma«. Das bedeutet, dass jemand schnell spricht, ohne Luft zu holen und ohne Pausen zu machen. Kennen Sie auch diese Ausdrücke mit anderen Satzzeichen? Hören Sie zuerst die Beispiele und die Erklärungen. Also bitte, jetzt mach mal einen Punkt. Ich will das alles gar nicht mehr hören. Jetzt mach mal einen Punkt bedeutet, jetzt hör auf damit. Die Feier morgen ist so eine Snob-Veranstaltung. Aber ich sage das in Anführungszeichen. Etwas in Anführungszeichen sagen bedeutet, dass man etwas ironisch oder nicht ganz wörtlich meint oder dass man sich von einer Aussage distanzieren möchte. Im Baumarkt gab es so viele verschiedene Arten von Nägeln. Ich stand vor dem Regal wie ein lebendiges Fragezeichen. Wie ein lebendiges Fragezeichen dastehen bedeutet, dass man absolut ratlos ist oder etwas nicht versteht. Hören Sie nun die Sätze und ergänzen Sie das passende Satzzeichen nach dem Signal. Mein Sohn hat mir von irgendwelchen Programmiersprachen erzählt, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Ich stand da wie ein lebendiges. Fragezeichen. Puh, ich habe gerade mit Christiane telefoniert. Das war anstrengend. Die redet ja ohne Punkt und Komma. Wahnsinn, du beschwerst dich jetzt schon seit einer Stunde über deinen Job. Jetzt mach mal einen Punkt. Diese Tischdekoration ist theoretisch schon essbar, aber ich sage das in Anführungszeichen.